2.3 Der Kanzler, der Bundeskanzler, das Bundeskanzleramt. Der Präsident, der Bundespräsident. Die Universität, die Humboldt-Universität. Die Botschaft, Russisch, die russische Botschaft. Berlin, Berliner. Der Berliner Dom. Fernsehen. Der Turm. Der Fernsehturm. Die Straße. Friedrich. Die Friedrichstraße. Die Oper, die Staatsoper. Potsdam, Potsdamer, der Potsdamer Platz.